Der Junge aus Großgrünlach träumte von der großen weiten Welt. Von einem blonden Supermodel, schnellen Auto und dicken Batzen Geld. Auf der Kirchweih gab's nur Blasmusik und die war nix für ihn. Zum Schafkopf ging er auch nicht gern und das hat ihm sein Alter nie verziehen. Also fuhr er eines Tages nach Berlin. Der Junge aus Großgrünlach war nun endlich in der richtig großen Stadt. Der Beat ist hart, er hatte ja bisher so viel versäumt. Und jeder sagt sofort, er ist dein Freund. Die Zeit steht still, hier ist der Willkommen.